1. Jeremiah empfing ein Botschaft vom Herrn, nach dem Nebuzaradon, der Kommandant der Leibwache, ihn Rama in die Freiheit entlassen hat. Zuvor war Jeremiah zusammen mit den Gefangenen aus Jerusalem und Judah, die nach Babylon deportiert werden sollten, in Ketten gelegt worden. 2. Der Kommandant der Leibwache ließ Jeremiah zu sich rufen und erklärt ihm, dass der Herr, sein Gott, Diocese Unheil über diesen Ort verhängt habe. 3. Er betonte, dass der Herr sein Drohung wortmacht habe, weil das Volk gegen in Gesundigten seinen Anweisungen nicht gehorcht habe, weshalb dies Katastrophe nun eingetreten sei. 4. Nun befreit Jeremiah von seinen Handfesseln und Bottimen, nach Babylon mitzukommen, wo für ihn sorgen word, stellte ihm jedoch frei, im Land zu bleiben, da ihm das ganze Gebiet offenste. 5. Da Jeremiah noch so gut, riet ihm der Kommandant, zu Gedalja Zurück zu kehren, den der König von Babylon als Statthalter eingesetzt hat. Er gab ihm Proviant so ein Geschenk mit und Entlius in, damit dort leben kon, wo es ihm gefall. 6. Daraufhin begab sich Jeremiah nach Mizpah zu Gedalja, dem Sonar Hikams, und ließ sich bei ihm inmitten der verbliebenen Bevölkerung des Lands nieder. 7. Als die Heerführer, die sich mit ihren Truppen noch auf dem freien Feld befanden, erfuhren, dass Gedalja zum Statthalter ernannt worden war, such ten sie in auf. Ihnen war bekannt, dass ihm die Verantwortung für die verbliebenen Männer, Frauen und Kinder übertragen worden war. 8. Zu den Anführern, die mit ihren Männern nach Mizpah kamen, gehorten unter anderem Ismael, der Sohn Nathanjas, Soe Johannan, der Sohn Kareas, und weitere namhafte Männer aus der Region. 9. Gedalja schwor ihnen und ihren Leuten, dass sie keine Angst vor der Herrschaft der Chaldeer haben mussten, sofern sie im Land blieben und dem König von Babylon dienten, da es ihnen dann gut ergehen word. 10. Erklärt, dass selbst in Mizpah bleiben word, ihr Interessen gegenüber den Chaldeen zu vertreten, warend sie wein, obstendol ernten und in ihren Städten wohnen sollten. 11. Auch die Judäer, die in die Nachbarlande Y-Mob, Ammon oder Edom geflohen waren, horten, dass der König von Babylon einen Rest des Volks in Judah gelassen und Gedalja als Verwalter eingesetzt hat. 12. Infolgedessen kehrten al Judäer aus ihren Zufluchtsorten nach Judah Zurück und sammelten bei Gedalja in Mizpah ein sehr groß Mengen Wein und Sommerfrüchten ein. 13. Kurzitzbeter kamen Johannan, der Sohn Kareas, und die anderen Heerführer ernüt zu Gedalja nach Mizpah, amin über ein Drohendgeffer zu informeren. 14. Sie fragten in, abim bewusst sei, das Barlies, der König der Ammoniter, Ismael mit dem Auftrag gesandt habe, in zu ermorden, doch Gedalja schenkte ihren Worten keenen Glauben. 15. Johannan suchte daraufhin das vertraulich Gespräch mit Gedalja und Botten, Ismael heimlich zu toten, zu verhindern, dass die Gemeinschaft der Jude ernüt zerstreut word und der Ubrist Judas untergehe. 16. Gedalja weise diesen Vorschlag jedoch entschieden Zurück und verbet Johannan, die Tat auszuführen, da er die Behauptungen über Ismael für ein Verleumdung hielt.